WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, ihr Lieben, wir melden uns pünktlich zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talkradio. Schön, dass ihr auch da seid. Freie Themennacht heute auch. Das heißt, ihr könnt euch gerne melden, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 5050 oder domian@wdr.de. Und die erste Anruferin heute Nacht heißt Sarah und Sarah ist 16. Guten Morgen, Sarah. Guten Morgen, Domian. Schön, dass du da bist. Ja. Was ist dein Thema? Kaum zu glauben, dass ich wirklich mit dir spreche. Mein Thema ist, ich bin kleinwüchsig. Kleinwüchsig? Kleinwüchsig, mhm. Genau. Also ich glaube, darunter kann sich jeder was vorstellen. Ja, wie groß bist du? 1,28 Meter. Ja. Ich bin 16 Jahre alt, das heißt, alle meine Freundinnen sind 2 Köpfe locker größer als ich. Ja. Und das wurde für mich zum Problem, als ich 13 war. Mhm. Ich kam in die Pubertät, alle meine Freundinnen wurden größer, haben den ersten Freund bekommen und ich habe halt immer noch in der Kinderabteilung eingekauft. Mhm. Und ja, darauf kam ich einfach nicht klar. In der Stadt hat sich jeder nach mir umgedreht. Die Kinder haben zu mir gesagt, du kleiner Zwerg. Aber war dir vorher schon klar, haben deine Eltern es dir erklärt, dass du kleinwüchsig bist? Ja, es war mir schon klar, aber ich sag mal so, als Kind habe ich das gar nicht so wahrgenommen. Nee, das kann man sich wahrscheinlich gar nicht richtig vorstellen. Als Kind war ich wie jedes andere Kind im Kindergarten, in der Grundschule. Da habe ich das nicht wahrgenommen. Es wurde mir wirklich erst bewusst, als wir wirklich größer wurden. Warst du als Kind so von der körperlichen Entwicklung, ist das identisch mit einem nicht kleinwüchsigen? Genau. Ja, identisch. Alles identisch, Okay. Und ich habe halt gemerkt, irgendwann habe ich aufgehört zu wachsen und meine Freundinnen wurden immer größer. Mhm. Und so kam dieses ganze Thema dann. Und so kamen die Demütigungen, dass die Leute kleiner Zwerg zu dir gesagt haben, dass die sich lustig über dich gemacht haben. Ja, dass sie sich umgedreht haben. Ich hatte einen ziemlich guten Freundeskreis, die mich alle sehr fest unterstützt haben. Und die sind auch bei dir geblieben? Die sind auch bei mir geblieben und haben dann die Leute gesagt, hey, guck sie mich an, klar. Und das ging dann, aber daraus hat sich halt bei mir dann eine Depression entwickelt, weil ich darauf einfach nicht klar kam. Hält diese Depression bis heute an? Na, ich würde sagen, ich bin heute auf einem sehr guten Weg, nicht mehr depressiv zu sein. Natürlich, glaube ich, hat man manchmal Phasen. Hast du denn das Gefühl, du bist jetzt 16 Jahre alt, hast dich sehr intensiv wahrscheinlich die letzten Jahre mit deiner Kleinwüchsigkeit auseinandergesetzt. Hast du das Gefühl, dass du es akzeptierst als Teil deines Lebens und Teil deines Ichs? Hallo? Hallo, Sarah? Hallo, jetzt, Entschuldigung. Ja. Ich denke schon, dass ich akzeptiert habe. Das gehört langsam zu mir. Mhm. Und ich habe diese Aufgabe von dem, was da oben ist, bekommen. Mhm. Und er hat sich mich ausgesucht und ich muss mit dieser Aufgabe umgehen. Und Du bist eine gläubige junge Frau. Ich war gläubig. Ich glaube jetzt nicht, dass da genau ein Gott sitzt, so wie die Kirche ihn anbetet. Ich glaube, da ist irgendwas. Und aber du glaubst, dass da irgendetwas ist, was sich Gedanken gemacht hat, dass du dieses Schicksal tragen sollst? Genau, und vielleicht auch anderen Menschen damit zeigen sollst, hey, egal was ihr habt, man schafft es trotzdem. Mhm. Und so kam das bei mir, ja. Wie ist es denn heutzutage, was machst du im Moment? Bist du noch Schülerin oder arbeitest du ja, schon? Ja, genau, ich gehe noch zur Schule. Ja. Wie ist das so in der Schule oder wenn du ausgehst, in der Stadt, wo auch immer? Gibt es noch negative Reaktionen? Ja, die gibt es immer. Immer noch? Vor allem bei Kleinkindern. Ich habe einen jüngeren Bruder und wenn ich ihn aus dem Kindergarten abhole, sagen immer viele kleine Kinder, guck mal, die Kleine da, guck mal, die kleine Frau. Mhm. Wenn da Eltern bei sind, wie reagieren die Eltern, wenn die kleinen Kinder so etwas Despektierliches zu dir sagen? Ja, die sagen dann immer, ja, das ist auch eine normale Frau, die ist halt nur kleiner. Na immerhin, das ist schon mal gut, dass sie das sagen. Genau, aber früher hätte es mich total gestört. Ich wäre darauf total depressiv geworden, hätte mir am Abend wahrscheinlich deswegen die Arme aufgeschnitten und wäre total. Hast du das schon mal gemacht früher, die Arme aufgeschnitten? Ja, ich war auch suizidal gefährdet und war auch in einer psychosomatischen Einrichtung ein halbes Jahr. Das heißt, du hast wirkliche Suizidversuche unternommen? Ja, ich denke, ich war kurz davor. Und ja. Was? Du wolltest dir die Pulsadern aufschneiden oder was wolltest du? Ja. Was noch? Ich wollte vom Balkon springen. Hm. Wer hat dich davon abgehalten? Das weiß ich nicht. In dem Moment hat mich irgendwas in mir selber gebissen, von diesem Balkon runterzugehen und zu meiner Mama zu gehen und zu sagen, Mama, ich habe nichts gemacht, ich brauche jetzt wirklich Hilfe. Wie viele Stockwerke waren das? 3. Ja. Und ich habe gesagt, Mama, ich kann nicht mehr für mich garantieren. Du musst mich jetzt wohin bringen, wo mir geholfen worden konnte. Und dann kam ich in die Klinik und dann hat sich alles geändert. Das heißt, der Klinikaufenthalt war gut für dich? Ja, auf jeden Fall. Noch eine Frage zur Schule. Das wundert mich. Da bist du wahrscheinlich bekannt wie ein bunter Hund in der Schule. Da gibt es auch noch diskriminierende Äußerungen? Nee. Gott sei Dank. Nee, eigentlich nicht, weil jeder kennt mich und jeder weiß, wer ich bin. Und inzwischen bin ich ja auch einer der Großen sozusagen, einer der älteren Klassen. Genau. Und meine Freundinnen sind alle riesengroß. Und wenn ich mit denen über den Gang laufe, traut sich natürlich keiner mehr was zu sagen. Aber wichtiges Thema, du bist 16 Jahre alt. Wie funktioniert das mit der Liebe, mit dem Verliebtsein? Ja, das ist das nächste Problem. Es gab dann einen Jungen, den ich ganz toll fand. Und den habe ich über eine WhatsApp-Gruppe mit meinen Freundinnen kennengelernt. Mhm. Und als er mich gesehen hat, sagt er, du, wir haben ein Problem, ich komme nicht auf deine Größe klar. Mhm. Und dann... Damit war das schon sehr traurig und sehr, sehr schmerzlich. Schon, und er meinte, du bist perfekt und dein Charakter, aber ich komme damit einfach nicht klar. Mhm. Und Das hat nichts gegeben zwischen euch beiden? Nein, weil er darauf nicht klargekommen ist. Ja. Und du hattest auch noch keinen Freund? Doch, ich hatte schon einen Freund, der darauf klargekommen ist, aber ja, ist sehr schwierig. Wie lange warst du mit dem Freund zusammen? 2 Monate. Na, immerhin. Immerhin was, genau. Hat er Schluss gemacht oder du? Ja. Er? Und hat dann doch irgendwie, vermutest du, vielleicht hintergründig mit der kleinen Wirklichkeit? Das stimmt auch, seine Freunde haben immer komisch geguckt und... Mhm. Er hat dazu nie was gesagt, aber ich glaube, vor allem in dem Alter ist es total schwierig. Jetzt geht es ja darum, wer hat in Instagram die meisten Likes und wer ist am coolsten und so. Und dann ist jemand mit einem Handicap, glaube ich, nicht so. Könntest du dir vorstellen, dich in einen jungen Mann zu verlieben, der auch kleinwüchsig ist? Nein. Nein? Nein. Warum nicht? Ich glaube, das könnte ich nicht, weil... Ich fühle mich nicht zu denen hingezwungen. Ich habe auch gar keinen Kontakt zu ihnen, zu anderen Kleinwüchsigen. Mhm. Weil, ich weiß nicht, das stoßt mich selber ab. Ich möchte lieber, ich lebe so normal wie möglich. Mhm. Ich probiere mich so normal wie möglich anzupassen. Und ich möchte auch einen so normal wie möglichen Freund später haben. Okay, das ist ein Standpunkt. Wenn du das so siehst und für dich das stimmig ist, dann ist das für dich auch richtig. Da gibt es gar nichts zu diskutieren. Genau. Jetzt hast du gesagt, dass mit der Depression, das läuft im Moment ganz gut. Du hast das Gefühl, in hellere Lebenszonen zu kommen. Stimmt das? Ja, ich denke schon. Natürlich, es gibt Tage, an denen bin ich total depressiv, sehe keinen Sinn in meinem Leben und bin total verzweifelt. Aber ich glaube, es gibt immer so Momente, an denen ich probiere, mich hochzuziehen an meiner Familie. Ich habe ein Pferd, ich habe tolle Freunde. Mhm. Und ich glaube, hätte ich es nicht geschafft, aber ja. Bist du noch in einer Behandlung zurzeit? Ja, ich gehe noch in eine Therapie und ich denke, das brauche ich auch noch, weil es gibt halt immer noch so Sachen, die einen aus der Bahn werfen können. Mhm. Dann wackelt mein ganzes Leben manchmal immer noch so 5 Minuten. kannst du, wenn das möglich ist, in ein paar Sätzen sagen, was dir bisher die Therapie gebracht hat? Wie die Therapie dir beigebracht hat, dein Schicksal anzunehmen? Also es ist eine Verhaltenstherapie und wir haben einfach damit besprochen in der Therapie, dass wir damit besprochen haben, Behinderungsverarbeitung hat man das genannt. Und wir haben damit einfach angefangen zu besprechen, wie ich mit den Situationen umgehen kann. Achso, also ganz reale Situationen, wenn du dumm angemacht genau, wirst. Genau, in denen ich mich minderwertig fühle. Ah ja, in denen okay. ich das Gefühl habe, ich bin klein und ich komme nicht damit klar. Und dann haben wir angefangen, die Vorteile daraus zu sehen, warum ich gerade klein bin. Dass vielleicht ich dadurch zu was Großem bringen kann oder so. Dass ich dafür vielleicht eine Gabe habe, mit Menschen gut zu reden oder so. Und so wurde mir dann immer mehr klar, vielleicht ist es gar nicht so schlimm. Ja, ich bin gesund und ich kann reden und ich kann laufen und alles. Sehr wichtig, genauso muss man sehen. Sarah, hast du einen Berufswunsch, was du gerne werden möchtest? Die Leitung zu Sarah ist immer irgendwie merkwürdigerweise weg. Jetzt ist sie gerade wieder weg. Hallo? Domian, jetzt ist es wieder besser, Entschuldigung. Also die Frage war dann nach dem Berufswunsch. Genau, ich würde gerne Psychologie studieren. Ach, guck, da bist du ja dann... Bei der Bundeswehr und würde dann gerne in ferne Länder reisen und Menschen helfen, die viel schlimme Dinge gesehen haben. Ja, das war schon ein ganz konkreter Plan. Psychologie, Bundeswehr und dann in ferne Länder zu gehen. Ja. Perfekt, tolles Ziel. Du hast viel vor, pack's an. Ja, obwohl ich klein bin, kann ich anderen helfen. Dann. Da bin ich ganz sicher, absolut sicher. Liebe Sarah, schön, dass wir uns beide haben kennenlernen können. Vielen Dank und alles ich bin Gute. Total traurig, dass deine Show aufhört. Ich höre sie jeden Abend zum Einschlafen. Ich weiß nicht, was ich machen soll, wenn es vorbei ist. Es wird auch irgendwie Danke. Gehen. Kann ich noch ein Autogramm haben? Sehr gerne. Wir rufen dich nochmal an und ich wünsche dir für dein Leben und deine weitere Entwicklung wirklich alles Gute. Und das hört sich schon ziemlich cool an, was du gerade so erzählt hast, wie es dir jetzt so geht. Danke, Doja. Danke schön. Viel Glück. Auf Wiederhören. Danke. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50 oder domian@wdr.de. Hier ist Lars, 38. Guten Morgen, Lars. Guten Morgen, Domian. Hallo, Lars. Um was geht's bei dir? Ich lebe seit 2011 mit einer Spenderniere. Ah. Das kam so, dass ich halt 2007 akutes Nierenversagen bekommen hatte. Und ich habe das also nicht gemerkt. So von halt, obwohl du ein gesunder Mann warst? Also es ist so, ich bin von Geburt an, habe ich eine Behinderung. Ich bin also gehbehindert. Ja. Und irgendwann hat sich auch festgestellt, dass halt mit meinen Nieren etwas nicht so ganz stimmt, sage ich mal, im Laufe meines Lebens. Und die Nierenfunktion eingeschränkt war. Ah, okay, da war eine gewisse Vorerkrankung, eine Vorwarnung war schon da. Richtig. So. Und ich bin halt nicht, sage ich mal, regelmäßig zum Arzt gegangen damit, um das untersuchen zu lassen. Und 2007 war es halt so, dass es mir immer schlechter ging. Ich hatte immer zittrige Hände und ich war sehr schlapp. Und bin dann zum Hausarzt gegangen. Und der hat leider kein Blut abgenommen, sondern er meinte einfach nur, dass der halt etwas Psychosomatisches, ich müsste irgendwie Beruhigungstabletten bekommen oder sowas. Auf jeden Fall einen Tag später habe ich gedacht, jetzt muss er nochmal hingehen, weil ich dachte jetzt, bald ist es vorbei mit mir. Und deswegen habe ich gesagt, ich möchte gerne ins Krankenhaus angewiesen werden. Und da wurde ich halt direkt durchgeschickt mit einem großen Blutbild. Und dann hat man halt festgestellt, dass halt meine Nierenwerte sehr schlecht sind. Und dass ich eigentlich laut meinen Blutwerten nicht mehr leben würde, meinte der Arzt. Oh. Ja. Also dann, höchste Eisenbahn. Was genau, höchste Eisenbahn. Ja, und dann hat man halt festgestellt, dass meine Nieren gestaut sind. Und es war halt so, dass ich halt einen Reflux hatte. Das heißt halt, dass von der Blase zu der Niere der Urin wieder in die Niere ging. Und dadurch mussten halt die Nieren halt entstaut werden. Aber das reichte erstmal nicht. Und dann musste ich dann auch noch in die Uniklinik in Köln mit dem Notarzt gefahren werden nachts, um notdialysiert zu werden. Wie lange hat das denn gedauert, nachdem die Diagnose gestellt wurde, Niere ist kaputt? Also eine Niere ist kaputt. Nee, beide sind kaputt. Beide waren schon kaputt, genau. So, das ist erstmal die Diagnose, eine harte Diagnose. Das heißt erstmal Dialyse. Wie lange hat das... Nicht? Entschuldigung. Ich kam dann in Dormagen ins Krankenhaus und das lief dann innerhalb der nächsten Nacht, bin ich direkt in die Uniklinik gekommen. Und dann wurde ich notdialysiert einmal. Also einmal... Praktisch, dass mir halt Schläuche in den Oberkörper gemacht wurden. Und dabei bekam ich auch Herzflimmern. Dann war ich auch fast dran gestorben. Und dann wurde es, sag ich mal, von 2007 bis 2009 habe ich damit gelebt. Und dann aber 2009, das heißt, da musstest du in dieser Zeit schon immer regelmäßig zur Dialyse gehen? Nein. Nur einmal die Notdialyse, da lag ich dann fünf Tage auf der Intensivstation. Und dann konnte ich damit einigermaßen leben mit Tabletten und sowas. Zwei Jahre. Und dann kam irgendwann ein Anruf? Nein, 2009 ging es mir dann immer schlechter. Und dann wurde gesagt, ich muss also regelmäßig zur Dialyse. Und dann war ich dann bis 2011 zwei Jahre regelmäßig dreimal die Woche an der Dialyse. Und dann kam 2011 dann der Anruf, dass eine Spenderniere für mich da ist. Genau. Und dann musste ich halt sofort ins Krankenhaus. Ja. Die Spenderniere ist von einer fremden Person gekommen. Richtig, genau. Eine Totenspende, keine Lebensspende. Ja. Und so, großer Eingriff für jemand, der so schwer erkrankt ist. Wie ist es dir unmittelbar nach diesem Eingriff ergangen? Also nach diesem Eingriff ging es mir relativ schlecht. Ich war sehr schlapp und ja, ich wusste natürlich nicht, wie es einem danach gehen würde, richtig. Aber es wurde halt festgestellt, dass ich halt innere Blutung hatte, es halt irgendwas nicht richtig zugemacht wurde in meinem Körper. Ach du je. Und ich musste am nächsten Morgen direkt wieder in den OP und wurde dann halt vom Bauch, der komplette Bauch wurde aufgestützt von oben bis unten. Da habe ich auch eine große Narbe jetzt. Und dann wurde das zugemacht und danach ging es mir dann erstmal besser. Das andere war ein Fehler gewesen, ein OP-Fehler. Ja, richtig, genau. Ja. Ja, und dann war ich 3 Wochen im Krankenhaus und nach den 3 Wochen ging es mir dann einigermaßen gut und der Nierenwert war dann so weit gesunken, wieder in einen relativ normalen Bereich, dass ich dann entlassen werden konnte. Das war 2011. Jetzt haben wir 2016. Wie geht's dir heute, Lars? Ja, es ist also wie ein neues Leben. Es ist also, ja, man hat wieder Kraft. Es ist wunderbar. Man kann wieder normal essen. Man kann wieder viel trinken, was man halt an der Dialyse nicht darf. Und ja, wie ein neues Leben praktisch. Also mir geht's wunderbar und ich bin topfit. Musst du meine Werte, auch nach wie vor Medikamente einnehmen? Das, ja, richtig. Das musst du schon. Also Immunsuppressiva einnehmen jeden Tag. Das ist halt mein Lebensende natürlich. Ja. Damit die Niere halt anerkannt wird. Wo bist du denn in deinem Leben eingeschränkt? Wo bin ich eingeschränkt? Ja, durch meine Gehbehinderung bin ich, sage ich mal, auch beruflich eingeschränkt, sage ich mal. Okay, die war ja schon vorher da, die Gehbehinderung. Ich meine jetzt eingeschränkt durch die neue Niere. Durch die neue Niere bin ich zurzeit nicht eingeschränkt. Außer, dass ich halt alle 3 Monate zum Arzt gehen muss und mein Blutbild erneuern lassen muss, ob alles okay ist. Also ein großes Glück. Ja. Ein großes Glück. Ja. Was denkst du manchmal darüber nach, über den Menschen, der dir das Organ letztendlich jetzt übergeben hat durch seinen Tod? Ja, auf jeden Fall. Da denke ich echt öfter darüber nach. Weißt du irgendwas über diese Person? Nein, also ich könnte das wahrscheinlich erfahren, aber irgendwie habe ich mich dazu noch nicht errungen, diesen Schritt zu machen. Gibt es Momente, trotz dessen, dass du dich so wohlfühlst und glücklich bist, dass es dir so gut geht, dass dir das manchmal ein bisschen seltsam vorkommt, einen Fremdkörper in dir zu haben von einem anderen Menschen? Also ich sag mir, das macht mir eigentlich nichts aus. Also es ist ein großes Glück für mich und das ist halt meine Lebensfreude, die ich zurzeit habe. Und da denke ich eigentlich nicht so drüber nach. Klar, es stirbt ein Mensch dafür. Aber ich finde halt auch gut, dass dieser Mensch einen Organspendeausweis hatte. Genau. Und der Mensch, wenn der es noch wahrnehmen könnte, würde ich sich sehr freuen, dass du deine Lebensqualität wieder zurückgewonnen hast. Denn hätte er keinen Organspendeausweis gehabt, wäre seine Niere verfallen und du hättest die nicht bekommen können. Also insofern ist es natürlich alles sehr, sehr schlüssig und sehr gut und richtig. Wie lange glaubst du, ich kann es auch allgemein fragen, wie lange hält in Anführungszeichen so ein Organ? Also ein Organ von einem Toten hält, man sagt so 12 bis 15 Jahre ungefähr. Ich habe auch schon einen kennengelernt, der hatte 18 Jahre die Niere in seinem Körper und bis sie wieder halt versagt hat. Also bei einer Lebensspende ist es halt das länger auch, ein paar Jahre. Man muss halt danach leben. Man muss halt sich gut ernähren, sage ich mal, gesund ernähren, nicht viel Alkohol trinken, viel Sport machen. Ja, aber ein Gläschen Bier oder ein Gläschen Wein kannst du auch schon mal trinken. Das gönne ich mir auf jeden Fall, weil ich möchte mein Leben leben und nicht sehr eingeschränkt sein eigentlich. Ja. Sehr schöne Geschichte, Lars. Ja. Freue mich, dass du uns das erzählt hast, dass du angerufen hast. Sehr gerne. Dann drücken wir die Daumen, dass es weiter so gut läuft und dass diese Niere dir noch viel Lebensfreude geben wird. Vielen Dank. Und noch viele, viele Jahre. Vielen Dank. Ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Dankeschön, Lars. Gerne. Mach's gut, ciao. Du auch. Tschüss. Ciao, ciao. So, und hier ist Angelika. Angelika ist 69. Guten Morgen, Angelika. Guten Morgen, Dorian. Hallo, Angelika. Liebe Angelika, über was reden wir beide? Ja, wir reden darüber, mein Mann, der ist seit 2 Monaten hat er die Diagnose Lungenkrebs bekommen. Metastasen sind schon in der Lunge, auch einige in der Leber. Mhm. Und ja, es geht ihm also ganz furchtbar schlecht und dreckig. Ist er im Krankenhaus? Nein, er ist zu Hause. Mhm. Und ich pflege ihn auch alleine. Kann man nichts machen? Ja, und das ist gerade das. Also die Ärzte geben ja keine vernünftige Auskunft. Die sagen, es läuft, wie es läuft. Er muss nur noch Schmerzmittel haben, dass man ihm die Schmerzen nimmt und das war's. Und ihm immer schön Schlaftabletten ruhig stellt und so weiter. Bin ich irgendwie nicht mit einverstanden. Aber eigentlich muss dir doch ein behandelnder Arzt erklären, beispielsweise, dass man nicht operieren kann, dass man keine Chemotherapie mehr machen kann und aus welchen Gründen. Das muss ein Arzt doch eigentlich erklären. Ja, also Chemotherapie wollten sie machen, das hat er abgelehnt, aus gutem Grund. Wir kennen also wirklich 4 aus dem Bekanntenkreis, 4 Leute, die während der Chemo noch gestorben sind mit diesem Krebs. Mhm. Und Strahlentherapie hat er zwar angenommen, hat 14 Stück gemacht, aber es ging ihm zusehends schlechter, hat 45 Pfund abgenommen in dieser kurzen Zeit. Oh. Und war nur am sich übergeben. Er kam von der Strahlentherapie gleich rauf auf die Toilette, sich übergeben bis morgens hin. Mhm. 2-3 Stunden später kam das Taxi wieder zur nächsten Strahl und so ging das die ganze Zeit. Verstehe. Und eine Operation ist nicht möglich. Also ohne eine Operation, haben sie zu mir gesagt, wäre in diesem Stadium nicht möglich. Nicht mehr möglich. Oder nicht mehr möglich. Mhm. So. Das kann ich vielleicht noch glauben. Ich bin ja kein Arzt, ich habe keine Ahnung davon. Aber ich habe schon sehr oft im Internet gelesen, oder was heißt sehr oft, aber doch öfter schon, dass es auch in diesem Stadium, selbst im Endstadium, noch Heilung gibt, was die Ärzte verschweigen. Und dann sind auch ein paar Betroffene, die also das auch gemacht haben, wo auch immer, ich habe keine Ahnung, da kann ich nicht fragen, da bekomme ich immer keine vernünftige Antwort, die aber ihre Lebenschancen von 5-6 Jahren ausnutzen konnten. Oder deswegen, das ist ja ganz schwierig, dann hat der eine das gesagt, der andere das gesagt. Ja. Jeder Krankheitsfall ist natürlich individuell. Richtig. Und man kann das so schlecht verallgemeinern. Richtig. Ich bin so ein bisschen irritiert, dass dich oder euch diese Ärzte so alleine lassen mit der ordentlichen Diagnose, wie es nun jetzt um ihn steht. Er ist zu Hause, hat er starke Schmerzen. Und wie? Wird er denn schmerztherapeutisch gut behandelt? Ja, also es wird mal in dieser Tablette ausprobiert, dann kommt die nächste, dann kommt die nächste, dann kommt Morphium, dann geht das immer höher, dann hilft das nicht so richtig, denn auch dann probieren wir mal die nächste aus. Ich glaube, er hat schon 5-6 verschiedene Dinger hier. Das klingt aber auch so nach Zufallsprinzip. Ja. Naja, und ich bin... Wer betreut ihn? Welche ärztliche Einrichtung betreut ihn denn zu Hause? Also überhaupt gar keine. Das heißt so, von unserer Ärztin, wir haben die gleiche, die hat immer gesagt, wenden Sie sich mal an dieses palliative Pflegeteam. Ja. Das habe ich dann gemacht. Da kommt dann täglich eine, für 5 Minuten ungefähr, die fragt, sagen Sie, wie war die Nacht, wie war das, wie geht es Ihnen, wir bringen Ihnen neue Tabletten und tschüss. So, das war's. Dann kommt einmal in der Woche auch für vielleicht circa 10 Minuten ein normaler Arzt, der allerdings auch Palliativarzt ist. Mhm. Und der macht genau das Gleiche wie dir jeden Tag. Und das war's auch. Und, also eigentlich, Angelika, ich kann das ja nur so aus meiner subjektiven Wahrnehmung und Erfahrung erzählen. Bist du in guten Händen, wenn ihr durch die ambulante palliativmedizinische Betreuung betreut werdet? Das ist eigentlich das Beste, was passieren kann. Ja. Ich bin so ein bisschen irritiert, dass das alles so schnell funktioniert und dass man sich keine Zeit nimmt für euch. Das widerspricht eigentlich der Idee der Palliativmedizin. Genau. Bitte doch einfach mal den Arzt, der kommt, dir das mal genau zu erklären, wie die Situation ist. Ein Palliativmediziner ist bestens ausgebildet für diese schweren oder auch finalen Erkrankungen. Ja. Vielleicht kann er dir ja sogar noch eine Antwort darauf geben, ob es vielleicht irgendwo doch noch eine Therapiemöglichkeit gäbe. Bitte ihn einfach mal um Auskunft. Sag, du bist völlig überfordert. Wenn man das einem Arzt sagt, dann macht man Türen auf. Dann kapieren die, dass ein Patient alleine gelassen wurde. Ja. Das rate ich dir dringend, gerade in, und ich bin sicher, dass du bei den Palliativmedizinern ein offenes Ohr finden wirst und dass der dir das richtig erklären wird. Also ich habe den schon mal gefragt, ob es nicht irgendetwas gibt. Und da weicht er mir ein bisschen aus. Was ich also auch nicht so toll finde. Ganz im Gegenteil, er hat sich dann entschlossen, ein nächstes Mal, wie er gekommen ist, mit meinem Mann über Sterben zu reden. So. Was passiert? Wie stellen Sie sich das vor? Wo wollen Sie beerdigt werden? Wie wollen Sie dies und das und jenes? Das fand ich also unmöglich. Okay, da musst du mit dem Palliativmediziner alleine sprechen. Das geht nicht, weil das habe ich schon manchmal versucht, dass ich vor dem Flur nochmal mit ihm rede. Und dann hat er gesagt, also es tut mir leid, mit einem anderen Mal, ich habe gar keine Zeit, ich habe noch so viele Patienten. Und tschüss. Das ist einfach. Das höre ich zum ersten Mal wirklich. Ja, ich finde es auch unmöglich. Dann würde ich mich an einer Stelle an die zuständige Palliativstation, von wo der Palliativmediziner kommt, wenden. Würde dort einen Termin machen, dass du dahin gehst, und dieses genau erklären lässt, wie ist der Zustand meines Mannes. Vielleicht ist der Zustand ja wirklich so dramatisch schlecht, dass man nur noch um die optimale Schmerzbehandlung ringt und dass man wirklich nichts Heilendes mehr anbieten kann. Ja, bloß ich habe ja schon öfter mal gelesen, dass es trotzdem noch eine Heilung gibt. Dann habe ich diese Krebs-Hotline angerufen. Hab dir mir die Nummer gegeben. Und die hat auch von einer anderen Heilung gesprochen. Ja, und die in Heidelberg sitzen die. Und die haben, die hat zu mir gesagt, ja, es gibt noch was, versuchen Sie doch mal diese Misteltherapie. Was auch immer das ist. Die sagt, es gibt ausländische Naturdinger, also Naturmedizin oder wie auch immer man das nennt, und was unter Umständen die Metastasen beziehungsweise den Tumor selber ein etwas rückgängig machen. Nicht ganz weg, das geht nicht. Hast du mit der Hotline der Deutschen Krebshilfe gesprochen? Ja, die Deutsche Krebshilfe? Die Deutsche Krebshilfe? Nee, das war Krebs, diese Info. 0800 okay, ich wollte gerade sagen, ich bin etwas irritiert, dass die Krebshilfe das macht. Ich schlage Folgendes vor, Angelika. Die Deutsche Krebshilfe arbeitet sehr eng mit der Palliativmedizin zusammen. Ja. Ich schlage Folgendes vor. Wir gucken jetzt nochmal nach, wer für dich, für euren Bezirk zuständig ist als Palliativzentrum. Ja. Wir werden dir diese Anschrift und diese Telefonnummer geben. Ja. Und dann rufst du dort an und bittest um ein persönliches Gespräch. Ja. Entweder haben die Akten deines Mannes oder hast du die Akten zu Hause, die Krankheitsakten? Ja, habe ich. Dann nimmst du die mit. Ja. Und ich habe ein gutes Gefühl, wenn du dort in dieses Palliativzentrum gehst, dass du rundherum und adäquat beraten wirst. Ja. Das kann ich dir so aus meiner Erfahrung sagen. Ich kann dir inhaltlich, was Heilung anbelangt, natürlich um Gottes Himmels Willen nichts sagen oder keine Hoffnung machen. Nee, das wäre extrem unseriös. Ja, klar. Also, ich bitte dich aufzulegen. Frank ruft dich an, der mein Psychologe, und der wird dir diese Anschrift geben und dann setzt dich so schnell wie möglich mit denen in Verbindung. Ja. Ja? Ja. Dann wünsche ich alles Gute für dich und deinen Mann und hoffentlich, dass ihr so ein bisschen weiterkommt und dass er nicht so sehr leiden muss. Ja, das ist schön. Alles Gute von Herzen. Okay, danke schön. Tschüss. Tschüss. Ciao. Wir haben 1.29 Uhr und das hier ist unser Thema morgen, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, heißt unser Thema der größte Fehler meines Lebens. Jeder von uns macht Fehler. Und jeder von uns kann ja vielleicht auch sagen, das war der allergrößte Fehler meines Lebens oder das war zumindest ein enormer Fehler meines Lebens. Was war das bei euch? Was war euer größter Fehler? Habt ihr den falschen Partner geheiratet? Habt ihr vielleicht den falschen Beruf erwählt? Habt ihr euch in einem entscheidenden Moment feige gezeigt? Seid ihr vielleicht verantwortlich für ein Unglück? Seid ihr mal fremd gegangen und habt vielleicht dadurch die größte Liebe eures Lebens zerstört? Oder vielleicht habt ihr den Lotteschein vergessen abzugeben? Oder etwas Ähnliches? Was auch immer, der größte Fehler meines Lebens, was war oder ist bisher der größte Fehler eures Lebens gewesen? Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch unter domian@wdr.de oder ruft morgen ab 0 Uhr an oder natürlich dann auch während der Sendung zwischen 1 und 2 Uhr. Der größte Fehler meines Lebens. Thema morgen. Thema heute, offen und frei. Und hier ist Hussein und Hussein ist 45. Hallo. Schönen hallo. Morgen. Hallo Hussein. Guten Morgen. Mein Thema ist heute einfach, vor 3 Jahren, dass ich einen Arbeitsunfall hatte. Ja. Ja. Und also Todesangst, richtig, ja. Ich sag mal Todesangst. Hattest du bei diesem Arbeitsunfall? Richtig, ja. Was war das für ein Arbeitsunfall, Hussein? Ja, pass auf, das ist so. Wir haben alle Vierteljahr so einen Auftrag von so einem Arbeitgeber oder von so einem Meister. Wir müssen alle Vierteljahr die Anlagen gerade sauber machen, ja? Du musst mal irgendwie mehr ans Fenster gehen, gerade versteht man dich sehr alles schlecht. Klar. Okay. Du hast alle Jahr den Auftrag und dann habe ich es nicht verstanden. Alle Vierteljahr haben wir einen Auftrag, was wir die Anlagen immer sauber machen müssen. Die Anlagen? Richtig, ja. Wo arbeitest du? Was sind das für Anlagen? Also ich habe gearbeitet an einem großen Unternehmen als Industriemechaniker. Mhm. Ja, wir verarbeiten Schlackenaufbereitung. Das heißt, es wird Stahl gegossen und das Rest vom Stahl verarbeiten wir für Straßen, für diverse Sachen, ja. Klingt schon gefährlich. Heiße Masse wird da bewegt. Ja, richtig, genau, ja. So war das auch. Mhm. Ja, an den 7. Februar 2013, da war ein richtig kalter Jahrestag, glaube ich, war das ja auch. Und da sind alle Anlagen zugefroren. Mhm. Wir waren am nächsten Tag da, das war ein Mittwoch, war das, glaube ich. Da wurden wir dann alle aufgeteilt, die Anlagen sauber zu machen, vom Frost dann halt eben wegmachen. Mhm. Da bin ich dann halt mit einem Kollegen, was ich denn gar nicht wollte, aber der wurde mir zugesprochen, ich sollte mit ihnen in die Anlage rein. Mhm. Also da ich dann die Anlage dann selbst mit aufgebaut habe, bin ich in die Anlage rein. Mhm. Der Kollege stand auf einer Leiter, die Anlage stand so 5 Meter hoch. Mhm. Ja, ich bin da reingeklettert. Und das ist so eine Förderanlage ist das. Also man fährt mit dem Radler da hoch und schmeißt das Material in die Anlage rein. Mhm. Ja, da ist unten von der Anlage ein Förderband und eine Spirale, was das Material drüber fördert. Ja, ja. Ich stand mit den beiden Beinen da drauf und habe dann die Ecken da halt mit der Eisenstange so rausgekratzt. Du standst unten, wo das Material sonst reinfällt. Richtig, richtig, genau. Mhm. Und ich war circa vielleicht, sagen wir mal, 5 Minuten da drin. Ja. Aber davor habe ich die Anlage zu 100% abgeschaltet. Das muss man immer machen. Derjenige, der immer in die Anlage reingeht, muss sich immer selbst absichern. Mhm. So, das habe ich gemacht. Zu 100% abgeschaltet. Richtig, genau. Also Not aus, Schalter oben, alles Mögliche. So. Und dann bin ich da rein, hab dann angefangen, halt eben die Frostschaden da wegzumachen. Und dann nach 5 Minuten circa ist die Anlage angegangen. Und ich stand da mitten da dran. Ja. Da ist die Anlage angegangen und was hat die Anlage denn da rein befördert, wo du standest? Also in dem Moment gar nichts. Also das Band lief an, die Spirale sprang auch an und ich bin, wie gesagt, dann, als wenn man jemanden den Teppich unter den Füßen wegzieht, auf die Spirale draufgefallen, ja. Ich war sowieso so dick angezogen, weil er so kalt war. Und ich habe mich mit Händen und Füßen an den Bändern so hochgehalten, aber die Spirale hat dann halt meine Jacke gepackt, aus dem Leib gerissen, meine Hose, meine Handschuhe, alles. Ich hatte auf der ganzen Brustseite Schürfwunden, Quetschungen vom Feinsten, ja. Das habe ich zwar jetzt nicht richtig verstanden, wo diese Spirale war, weil ich dachte, du stehst in einem Bereich und auf dem Bereich fällt von oben irgendetwas runter. Aber wo war diese Spirale? Unten, ganz unten an der Anlage. Da, wo du gestanden hast. Genau, richtig. Ah, ja. Ich stand praktisch so auf den Spiralen drauf. Okay, wir werden uns das nicht exakt vorstellen können. Wichtig ist, dass wir uns vorstellen, du bist da in so ein Spiralförderband hineingeraten. Richtig, genau. Und hast da Todesangst natürlich gehabt. Ja, natürlich. Also die Wände sind mit Vibratoren beigesetzt, weil das Material ja an den Wänden nicht haften soll. Das war ja laut. Also ich kannte die Anlage ja vom Außen. Also das war ja richtig laut. Ja, ich bin da reingefallen. Wie lange warst du dann in dieser Spirale drin? Ich schätze mal so Minute vielleicht. Und wie bist du da wieder rausgekommen? Also der Kollege, der stand noch auf der Anlage drauf und ich habe natürlich überall reingegriffen und ich habe den seinen Arm gepackt und der hat mich dann rausgezogen, ja. Ach so, der hat dich rausgezogen. Ja. Und das war wiederum ein Kollege, den ich über Jahre lang nicht gemocht habe, weil wir haben uns immer irgendwie gestritten und der hat mich da rausgezogen. Das heißt, wenn der dich nicht rausgezogen hätte, was wäre dann passiert? Ja, man kann sich ja vorstellen, so wie so eine Hackmaschine, Wolf. Du wirst zerkleinert worden. Richtig, genau. Du wirst zerhackt und zerrissen worden, wie ein Fleischwolf quasi. Genau, richtig. Wie schwer warst du verletzt? Ich war über 6 Wochen im Krankenhaus. Mhm. Und dann nach einem Jahr habe ich eine Reha gemacht, über 8 Wochen. Was genau war denn, vielleicht sagst du es nochmal ausführlicher, was hattest du für Verletzungen am Körper? Verletzungen am Körper hatte ich, meine ganze Brust war, hatte ich überall Schürfwunden, weil die ganze Klamotte vom Leib gerissen wurde. Mhm. Ja. Und dann, ja, ich stand dann halt nackt auf die Spirale rauf und der hat mich ja natürlich überall gepackt, geschürft und Kürzungen. Aber du hast keine innere Verletzung gehabt und keine Brüche? Nein, Gott sei Dank nicht. Kam es dann, dass du so lange im Krankenhaus bleiben musstest? Ja, das musste irgendwie behandelt werden natürlich. Und ich hatte ja überall dann halt Pflaster, Bänder und. Danach habe ich nach einem halben Jahr einen Reha-Bericht bekommen. Mhm. Da war ich 8 Wochen in der Eifel. Mhm. Und jetzt habe ich morgen meine zweite Reha. Mhm. Wieder in der gleiche Kur. Das heißt, das Ganze liegt 3 Jahre zurück und du beschäftigst dich oder du musst dich immer noch damit beschäftigen. Absolut, ja, absolut. Genau. Ich war 18 Jahre in der Firma, ja. Mhm. Bevor wir das jetzt noch weiter vertiefen, ich das vergesse. Warum hat diese Maschine sich denn wieder angestellt oder wer hat sie angestellt? Ja, das ist auch meine Frage bis heute. Im Normalfall könnt ihr das selber sich nicht einstellen. Das geht nicht, weil ich habe das schon 18 Jahre lang gemacht und das ist noch nie passiert bis dahin. Und das hat also einer gemacht, ja. Das hat irgendjemand gemacht, ja. Du glaubst, das hat jemand wirklich gezielt gemacht? Ja, um richtig, das genau. Bedeutet ja, hat die Staatsanwaltschaft ermittelt, die Polizei? Also ich habe danach versucht, über meinen Arbeitgeber, über den Betriebsrat irgendwas rauszukriegen. Ich habe da keine Chance gehabt und ich habe das irgendwie dann halt aufgegeben. Ich wollte das einfach nur abschließen und für mich war das dann halt dann vergessen. Du hast keine Anzeige erstattet. Eigentlich hätte der Arbeitgeber Anzeige erstatten müssen. Ja. Das ist ja letztendlich ein versuchter Mord. Richtig, genau. Wenn der Kollege, wo der mit mir drin war, wenn der jetzt nicht bei mir wäre, ich hätte den zu 100% natürlich beschuldigt, absolut, ja. Aber er kann das nicht gewesen sein, weil er die ganze Zeit bei dir war. Genau, und der hat mich da rausgeholt, ja. Aber das muss der Arbeitgeber doch, der kennt seine Anlagen ja nur am allerbesten. Der muss doch wissen, natürlich, wenn das abgeschaltet ist, dass ich das nicht von alleine. Gab es da keine Untersuchungskommission oder irgendetwas? Nein, gar nicht. Auch die Versicherung muss doch ermittelt haben. Ich habe das gar nicht mehr realisiert, gar nicht mehr. Ich glaube, ich war auch nicht mehr in der Verfassung, in der Lage, das auch irgendwie das durchzuziehen. Weil du natürlich unter einem enormen Schock gestanden hattest, weil du unmittelbar vor der Tötung warst. Unmittelbar, richtig, so kann man es sagen. Ne? Ja, genau. Und nach einem halben Jahr hat sich der Arbeitgeber bei mir gemeldet, und hat mich dann gefragt, ob ich dann nochmal anfangen oder arbeiten möchte. Und daraufhin habe ich gesagt, nein, das mache ich nicht mehr. Das habe ich dann abgelehnt. Hast du denn wenigstens eine Abfindung oder dergleichen bekommen? Ja, ich habe dann erst nach 1,5 Jahren halt eben dann eine Abfindung von der Firma bekommen. Ja. War die Abfindung so, dass du sagst, naja, damit kann ich leben? Kann ich sagen. Kannst ja. du, okay. Ja. Mhm. So. Und das Gute ist daran jetzt, dass ich wieder einen Reha bewilligt bekommen habe, dass ich dann morgen wieder die Reha antreten kann. Das heißt, wenn man so lange sich damit rumschlägt, kann man eigentlich sagen, dass das ein Traumata ist und dass du ein Traumapatient bist. Richtig, genau. Ist leider Gutes so und es ist auch nicht mehr so, wie es mal früher war, gar nicht mehr. Ich kann dadurch auch jetzt momentan oder zurzeit auch keine Arbeit mehr auf mich nehmen. Das, ja, ich hätte da anfangen können bei meiner alten Firma, aber ich habe die Vertrauen da nicht mehr. Das kann ich gut verstehen. Wenn das so gelaufen ist, hätte ich da auch kein Vertrauen. Nein, das heißt, der Arbeitgeber hat ja nicht wirklich hinter dir gestanden. Richtig. Ich habe wohl da auch eine Ausbildung gemacht. Also ich habe da gedacht, gut, hier werde ich meine Rente erleben. Aber Gott wollte das einfach. Wie ist es mit deiner Familie? Welche Auswirkungen hatte dieser schwere Unfall oder fast tödliche Unfall auf dein Familienleben? Das hat auch sehr Nachteile gehabt, weil ich habe zwei Kinder und ich habe dann halt natürlich, ich war ja schon vorher auch geschieden und ich bin ein anderer Mensch geworden, sage ich mal so. So, weil das beschäftigt mich ja. Ja, jetzt steht eine neue Therapie an. Hast du denn das Gefühl, dass es schon so ein bisschen vorangeht? Ja. Das heißt, du versprichst dir von der neuen Therapie schon eine ganze Menge? Natürlich, ja. Wie lange wird die dauern? Also laut meinen Ärzten circa 4 Wochen, aber wenn es mir gut geht, vielleicht früher, und wenn es mir schlecht geht, vielleicht auch 2 Wochen länger. Ja. Aber ich freue mich darauf jetzt. Ja. Sehr. Hussein, dafür wünsche ich dir natürlich alles Glück der Welt und dass du stabiler wirst und dass du das verarbeiten kannst. Ja, super. Nichtsdestotrotz, auch wenn du jetzt in diese Reha gehst und da behandelt wirst, möchte ich sehr gerne, dass mein Psychologe auch noch ein paar Worte mit dir spricht. Vielleicht kann er dir noch einen guten Ratschlag geben. Ja. Gerade in Sachen Traumatherapie ist er sehr versiert und das, glaube ich, wäre ganz gut. Okay? Ja, ich danke dir. Sehr gern, Hussein. Ja. Der Frank ruft dich gleich an, du legst auf. Ich drücke dir die Daumen für deine Gesundheit und deine Zukunft. Ich danke dir. Alles Gute. Tschüss. Alles gut. Dankeschön. Ciao. Ciao. Und jetzt freue ich mich auf die nächste Anruferin. Das ist die Petra und Petra ist 29. Guten Morgen, Petra. Hallo? Hallo, Petra? Ich glaube, das ist nicht nur eine kurzfristige Störung. Da ist irgendetwas technisch nicht funktionstüchtig. Okay, dann versucht die Regie sicherlich die Petra nochmal auf einer anderen aber im anderen Weg nochmal zu erreichen. Dann machen wir weiter mit Frank. Und Frank ist 43. Guten Morgen, Frank. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Frank. Um was geht's bei dir? Ich hatte einen schrecklichen, schweren Unfall am 31. Januar gehabt, diesen Jahres. In diesem Jahr? Was genau war das für ein Unfall, Frank? Das war ein Autounfall. Ich bin auf der Autobahn, also ich wohne in Essen und ich bin auf die Autobahn gefahren, auf die 52, wollte nach Düsseldorf fahren, weil meine Freundin hatte mich angerufen, die war wohl da, ob ich nachkomme, was ich hier abhole. Ja, ich habe am Bett gelegen, schon geschlafen, mehr oder weniger. Ja, ich komme, okay. Bin ins Auto gesetzt, bin dann auf die Autobahn gefahren. Um wie viel Uhr war es? Das war gegen... Also ich bin hier kurz nach 1 Uhr morgens losgefahren. Mhm, also der Unfall war um 1:30 morgens. Wie ist der Unfall dann genau passiert? Ja, das war ja, wie das passiert ist. Ich bin also Richtung Düsseldorf gefahren und da habe ich was Buntes auf der Fahrbahn gesehen, plötzlich unter einer Brücke. Dieses Bunte hat sich dann als eine menschliche Person herausgestellt, ja. Und da habe ich dann, das sind Sekundenbruchteile, da habe ich dann sofort... Ich habe eine Person erkannt. Kopf links, Beine rechts. Ich bin drüber gefahren. Das hat richtig, richtig gerumst einmal. Das heißt, die Person ist von der Brücke runtergefallen? Oder lag die schon da? Die lag schon da und die ist auch nicht runtergefallen. Die ist runtergesprungen. Ach, du hast den Sprung gesehen? Das habe ich nicht mehr gesehen. Ich bin gefahren und die Person lag da schon. Die lag auch schon. Die bäumte sich nicht irgendwie nochmal auf? Nein, richtig regungslos, bewegungslos gelegen da, ja. Dann hast du einen Rucken verspürt, als du rübergefahren bist? Ja, das ist, ja. Welche Geschwindigkeit bist du gefahren? Ich habe den Tempomat auf 120 gestellt. Was hast du danach, unmittelbar danach gemacht? Ja, sofort habe ich eine Vollbremsung gemacht, bin rechts am Standstreifen gefahren, habe mein Handy geschnappt, das hatte ich ja vorne. An der Scheibe, hat das Handy, hat den Notruf gewählt und bin dann zu Fuß zurückgelaufen, weil ich wusste ja noch gar nicht, was da passiert war. Mhm. Ich habe gedacht, da ist irgendwas ein Unfall gewesen oder ja, bin dann mit dem Handy in der Hand zurückgelaufen, schon die Polizei in der Leitung gehabt und wollte dann, ich bin dunkel gekleidet, wollte ich dann noch andere Autofahrer anhalten, was aber leider nicht mehr möglich war, weil die haben mich nicht gesehen und dann ist auch denn und dann war ich auch schon in Höhe der Person angekommen und ja. Dann und da hast du gesehen, dass es eine Person ist. Das wusstest du bis dahin ja nicht. Doch, dass das ein Mensch war, wusste ich. Mir war gar nicht so klar, dass du das so schnell als Mensch hast identifizieren können, das Bunte. Doch, ich habe das. Es hätte ja auch ein Gegenstand sein können, irgendein bunter Gegenstand. Nein, das war schon ein Mensch und. Und das war dir von Anfang an klar? Das war mir von Anfang an klar. Das sind Sekundenbruchteile, das habe ich aber gesehen und. Okay. So, jetzt gehst du dahin, dunkel angezogen, kannst du natürlich niemanden warnen. Keiner hat mich gesehen, nein. Und das heißt, andere Autofahrer sind auch nochmal über diesen Menschen rübergefahren? Mehrere, ja. Und dann hat sich eigentlich vor meinen Augen mehr oder weniger hat sich dann diese Person dann zerteilt. Mhm. Ist dann in Stücke gerissen worden, ja. Und oh mein Gott. Oh mein Gott, habe ich auch so gedacht, ja. Und dann. Da ist das ja wahrscheinlich eine Ewigkeit, bis die Polizei kommt. Nein, das war kein. Nein, eine also gefühlte Ewigkeit. Eine gefühlte Ewigkeit, so meinte ich es ja. Also ich sag mal, 4 Minuten waren es ungefähr, bis das erlösende Blaulicht dann von Weitem kam. Das war dann die Polizei, die hat dann die Vollsperrung eingeleitet. Und kein anderer Autofahrer hat angehalten? Doch, die anderen haben auch mittlerweile angehalten. Ja, klar. Also nach mir einer und dann davor noch. Da waren dann mehrere, ja. Da waren 5 beteiligte Autofahrer. Es war dunkel, und dennoch wirst du grauenhafte Bilder gesehen haben. Dunkel, es war sehr, sehr kalt, wir hatten 2 Grad und ja, diese Bilder, ja. Du konntest das genau sehen, wie das aussieht, wenn der Mensch sich zerteilt? Frage ich dich. Ja, so mehr oder weniger, ja. Also ich habe nur die Autos gesehen und dann wurde dieser Körper wurde dann immer weniger, sag ich mal. Mhm. Die Polizei kam dann. Was ist dann mit dir weiter passiert? Die Polizei kam, dann kam die Autobahnpolizei, dann kam der Seelsorger, den Notarzt und ja, ich habe mich dann sofort von der Unfallstelle entfernt, weil ich konnte das nicht mit ansehen, habe mich von der Unfallstelle entfernt, war ein paar Meter weiter, bin ich dann und habe mich da nicht mehr weiter drum gekümmert. Ja, also die haben mich eigentlich da links liegen lassen. Zwischendurch kam einer von der Kripo, ein Seelsorger kam wohl mal. Aber du warst doch ein ganz wichtiger Zeuge, weil du als erster quasi Kontakt mit dem Menschen hattest. Ja. Hat man dich nicht verhört vor Ort? Ja, kurz, sehr sicher, von der Kriminalpolizei, ja. Die haben nur gefragt, wie es abgelaufen ist, dann habe ich das so gesagt. Und wie lange musstest du denn dann noch irgendwie da vor Ort verweilen, verbleiben? Bis morgens um 6 Uhr, da bin ich da entlassen worden. Und ich hatte nur einen Pullover an. Ein Pulli so, mein Gott. Ich war richtig unterkühlt, bin ich dann. Und das Schlimmste war, die haben mich dann weder nach Hause gefahren, mein Auto ist ja beschlagnahmt und sichergestellt worden. Das durfte ich auch nicht mal anfassen. Mhm. Ja, und dann haben die mich einfach, da war ja die Brücke, das war so ein Zubringer, da konnte man drauf fahren, dann haben die mich einfach hochlaufen lassen und dann auf Wiedersehen. Wie? Die haben dich nicht nach Hause gefahren? Nein. Wie, die haben dich auf einer Brücke abgesetzt? Nein, die Brücke war ja direkt, da war ja direkt die Brücke. Ja, die haben gesagt, gehen Sie hoch auf die Brücke und sehen Sie zu, wie Sie nach Hause kommen. Ja. Ach, das gibt's doch nicht. Doch, ja. Das ist ja unglaublich. Ich konnte, selbst am Handy, ich war ja unterkühlt, ich konnte noch nicht mal mehr eine Taxinummer googeln. Wie weit hattest du denn dann von dieser Brücke zu gehen bis nach Hause? Oder wie weit warst du entfernt bis zu deinem Zuhause? Ach, von zu Hause waren 7 Kilometer, aber irgendwann habe ich dann ein Taxi angehalten und der hat mich dann nach Hause gefahren. Das ist ja ungeheuer. Ich meine, 7 Kilometer, du hast die ganze Nacht da in der Eiseskälte gestanden und dann lassen die organisieren nicht. Die hätten doch die Polizei, die ein Taxi rufen können oder weiß ich, wie man das organisiert, aber irgendwie hätten sie es organisieren müssen. Eigentlich ja, aber eigentlich hatten die auch richtig ohne Ende zu tun, weil die waren da richtig beschäftigt eigentlich. Und haben die das denn mit den anderen Zeugen genauso gemacht? Mit, die haben das mit den anderen genauso gemacht, ja. Da waren, die haben die auch alle einfach stehen Autos weggenommen, sichergestellt, beschlagnahmt und dann. Also das begreife ich nicht, auch wenn da viel los ist, dürfte das eigentlich nicht sein. Doch, das ist aber. Weißt du etwas Näheres, einen Hintergrund, warum diese Person sich offensichtlich das Leben dargenommen hat? Ja, also ich bin dann eigentlich zwei Tage später bin ich dann vom Opferschutz der Polizei besucht worden. Die kam zu mir nach Hause und eigentlich habe ich die ganze Nacht geheult. Also den ganzen Tag danach, wie es passiert ist, weil ich habe das über den Polizeifunk, habe ich das so mitbekommen, dass das Opfer weiblich war und 23, was er allerdings sich dann als 53 herausgestellt hat. Ich habe mich verhört. Mhm. Ja, das ist so eine psychisch kranke Frau gewesen, die dann einfach schon zwei Versuche, sich das Leben zu nehmen, hinter sich hatte, hat nicht geklappt und dann. Also ich sag's nochmal, die ist von der Brücke runtergesprungen, ne? Auf die Autobahn. Richtig, die ist von der solche Menschen haben ja so einen Tunnelblick, habe ich mittlerweile erfahren, und die ist dann runtergesprungen, weil sie sich umbringen wollte, ja. Das war jetzt am 31. Januar, sagst du, ne? In diesem Jahr. Um 1:40 Uhr, ja. Nun haben wir bald Mai. Das ist ja auch ein heftiger Vorfall, den du da erlebt hast. Wie geht es dir psychisch heute? Ja, jetzt ist eigentlich wieder alles okay. Also ich hatte lange Zeit beim Einschlafen, ich hatte diese Bilder, die tauchten immer wieder auf und auch wie ich dann im Bett lag. Ich habe so einen Spiegel im Schlafzimmer. Ich habe immer mich beobachtet gefühlt von dieser Frau und aber alles wieder okay. Ich bin also psychisch gut behandelt worden von der Uniklinik Essen. Und Traumaambulanz war das, ja. Sehr gut. Dann ist das schon mal gut gelaufen. Das ist sehr gut gelaufen. Aber wenn man sowas Heftiges erlebt hat, was für ein Gefühl hat man, wenn man wieder Auto fährt, Autobahn fährt, nachts Autobahn fährt? Schlimm. Also schon alleine, wenn eine Brücke kommt, ob das Nacht ist oder hell ist, der Blick geht sofort nach oben, sofort. Aber du hast es im Griff und du bist auch gleich bald dann wieder Auto gefahren. Ja, ich bin. Also eine Woche später konnte ich gar nicht fahren. Mein Auto war auch total schaden, davon abgesehen. Es war total von unten kaputt. Da haben Kräfte gewirkt. Ja, das ist jetzt mittlerweile repariert. Also ich bin schon mal froh, dass man dich gut in der Klinik da behandelt hat und dass du dich stabil fühlst. Ich wusste es ja selber nicht. Der von der Polizei, vom Opferschutz, der hat mich ja gedrängt zu dieser Traumaambulanz. Das war auch sehr richtig so. Ja, und bin ich auch hingegangen. Ja. Dann ist dieses Trauma auch festgestellt worden. Kann ich dir trotzdem auch noch ein Gespräch vielleicht mit meinem Psychologen anbieten oder sagst du, ich brauch's nicht mehr? Eigentlich ist alles, ist das abgeschlossen. Okay, dann belassen wir es dabei. Dann wünsche ich dir, Frank, dass dir nie wieder sowas passiert. Nie, niemals wieder. Nee, danke. Und ich wollte nur noch sagen, für solche Menschen, die eventuell mal sowas vorhaben, die sollen vielleicht dran denken, was die anderen Leuten wie mir jetzt damit antun könnten. Das muss lieber man, gar nicht oder dann, ich weiß nicht. Das muss man immer wieder sagen, dass man das bedenken soll, wenn man solche Schritte gehen will. Naja. Das war der falsche Weg, ja. Lieber Frank, vielen Dank und alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön, Domian. Tschüss, Frank. Ja, ciao. Tschüss. Hier ist Charlotte. Charlotte ist 64. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Charlotte. Hallo. Was ist dein Thema? Mein Thema ist meine extreme Schreckhaftigkeit. Ach, du bist das ganz schreckhaft? Ja, also vor was? Krankhaft, schreckhaft. Und zwar hat das vor einem guten Jahr angefangen. Also ich sag mal, bei jedem Geräusch, was im Alltag so passiert. Zuckst du zusammen? Zuck ich zusammen und nicht so wie ein normaler Mensch, sondern der ganze Körper zuckt dann, ich sag mal so bis zu 10, 15 Mal oder so. Und ist das nur bei Geräuschen so? Nicht nur bei Geräuschen, sondern auch wenn jetzt plötzlich jemand hinter mir steht, den ich nicht erwartet habe oder so. Und dann ist es auch manchmal so, dass ich dann, wenn so extreme Sachen sind, dass ich dann weine und schreie, also erstmal schreie und... Das heißt, mit dir dürfte man keinen Scherz machen und dich irgendwie erschrecken im Keller? Oh, das wäre ganz schlimm. Mhm. Also es ist so, dass ich Diabetes und Leukämie habe und mhm. dass vor 16,5 Jahren, als ich die bekam, auch mein Vater starb. Mhm. Und mit diesem Zucken, was am Körper ist, das war damals auch schon, da war ich beim Neurologen, der sagte, das ist eigentlich kein Problem. Aber diese extreme Schreckhaftigkeit fing erst vor einem Jahr an, sagst du? Also ich wollte jetzt nur auf dieses Zucken, also mhm. das war da auch schon, aber diese extreme Schreckhaftigkeit, die war halt vor einem Jahr. Was war denn vor einem Jahr? Gab es da einen Auslöser? Nein. Die war heute, von heute auf morgen... Ja. War die da? Ja. Das ist sonderbar. Ja. Und ich bin also von Neurologe, Psychologen und was weiß ich, jetzt nehme ich Vitamin B ein, aber kann mir nicht helfen. Kannst du dich erinnern, vor einem Jahr, wo du dich zum ersten Mal so richtig übermäßig erschrocken hast, wo man sich eigentlich gar nicht so erschrecken brauchte? Nee, kann ich mich nicht erinnern. Kannst du nicht? Mm-mm. Das finde ich ausgesprochen sonderbar, wenn sowas von einer Stunde auf die andere kommt. Ja. Aber es stellt unser ganzes Leben auf den Kopf. Wer ist uns? Mein Mann und Enkel und Kinder, also alle nehmen Rücksicht. Ja, inwiefern stellt das Leben auf den Kopf? Ja, also ich sag mal, wir leiden alle darunter, so kann man eigentlich sagen. Wie häufig kommt das denn vor so am Tag? Ja, also die Geräusche, die du eigentlich vielleicht gar nicht wahrnimmst, ob ein Löffelchen morgens auf den Teller fällt oder... ein Marmeladenglas ein bisschen hart auf den Tisch gestellt wird oder alle Geräusche. Das heißt, da ist eine ganz hohe Sensibilität. Ja. Das heißt, die Nerven liegen blank bei dir, wie man das so sagt. Du bist ganz dünn. Das wurde mir auch schon gesagt. Ganz dünnhäutig. Ja. Was mal alle anderen Menschen so locker wegstecken und abpuffern an sich. Genau. Betrifft dich sofort und also man hat auch versucht, die Chemo abzusetzen, die ich jetzt schon 14 Jahre nehme. Wegen der Leukämie? Ja. Du hast wahrscheinlich die Art von Leukämie, die nicht so aggressiv ist, die man längere Zeit behandeln kann. Ja, eine chronische, genau. Genau. Mhm. Vielleicht hängt es mit der Chemotherapie zusammen. Bitte? Vielleicht hängt es in der Tat mit der Chemotherapie zusammen. Ja, also 4 Wochen habe ich es dann abgesetzt, aber da hat sich nichts geändert. Hast du das deinen Ärzten, das muss man mehreren Ärzten erzählen, mal alles so geschildert? Ja, natürlich. Und es gibt von keinem irgendwie einen klugen Rat, wie das zusammenhängen könnte? Nein. Also ich hätte keine Depression und ich war auch schon in Kur, dann war ich in der falschen Kur. Da habe ich auch mit einem Psychologen gesprochen, der sagt, ich sehe keine Depression oder irgendwas, aber sie sollten das natürlich weiter behandeln beziehungsweise forschen. Aber ich weiß mir da auch keinen Rat mehr. Und mir kam einfach der Gedanke, bis du vor ihr Woche sagtest, man könnte vielleicht das, da war ein anderer Fall, ich habe den jetzt nicht mehr vor Augen, dass du sagtest, vielleicht hören das manche, die das auch haben. Vielleicht. Und den man... dazu muss ich nochmal fragen, depressionserkrankt bist du nicht. Nein. Dir geht's eigentlich seelisch gut. Mir geht es gut. Also ich meine, ich bin ja Diabetes, Leukämie, Behandlung durch Chemo. Also da okay, das dämpft so ein bisschen die Stimmung. Ja, aber natürlich. Und es ist so, dass ich dann auch Tage habe, wo es mir nicht so gut geht, auch körperlich. Charlotte, ich glaube, das Problem ist klar geworden. Das finde ich auch eine sehr interessante Fragestellung. Also, wer in dieser Richtung selbst Erfahrungen gemacht hat oder eine Idee hat, bitte mailt uns das. Das würden wir gerne an Charlotte weiterreichen. Ich bin sicher, dass es dafür eine Ursache gibt. In meinem Laienverständnis würde ich eher in diese Richtung Chemotherapie tendieren, aber das ist jetzt völlig Quatsch, das ist meine reine Laieninterpretation. Wenn ihr Erfahrungen habt oder vielleicht sogar einen tollen Arzt oder eine Klinik kennt, die sich mit solchen sehr speziellen Dingen auskennen, bitte mailt uns das. Wir stellen den Kontakt zu Charlotte her. Okay, Charlotte? So machen wir es. Ja, das ist ganz lieb. Sehr gut. Vielen Dank. Dann müssen wir Schluss machen, die Sendung ist vorbei. Ja. Alles Gute. Tschüss, ciao. In der Technik heute Nacht, Martin Dannhauser. Morgen heißt unser Thema, der größte Fehler meines Lebens. Was war der größte Fehler eures Lebens? 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Bis morgen. Bis dahin, ciao.